95 Charivari. Münchens Hitradio. En mi bici, recorramos este mundo juntos tú y yo. No des ninguna explicación y que esto quede entre los dos. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. Tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Paso a paso que no hay hora de llegar. Andas como el humo, tan tranquila y relajada. Esto queda entre tú y yo. Y dale, bésame. Vamos pa' Medallo, baby, sígueme. Y de ahí a la luna yo te llevaré. Tú solo disfruta una y otra vez, una y otra vez. A tu manera es complicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cantiga que yo guardo donde te escribí. Que me suene, que for you, and all the time may take us into. Enrico Ostendorf in the Mix. Die neue Doppel-CD, Volume 12. Nicht im Handel, nur bei uns. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio. I need dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your tell you something, all that glitters ain't gold. It's been a long old troublesome road. And I'm looking for somebody, come and help me carry this load. I need dollar, dollar, dollar, that's what I need. Well, I need dollar, dollar, dollar, that's what I need. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando.

Auf der neuen Party-Hitmix Doppel-CD. Volume 12 mit DJ Enrico Ostendorf. 95.5 Charivari. München's Hitradio. In the pale hour, whatever half love you have for the olden days. Would you wake up or trace the plumb line to your breath, your fantasy? But it's love then, but to drag a dead deer by its horns from the passing lane. Just to drive harm, either to arrive or to escape, not to save someone. You belong to the cars, come on me. Pull your heels from the farthest corner you've been in. You belong to us, you belong to the cars. You now we've dried up, we no longer have our need to say from the past days. Were you mine? You were never. such a seam of life to an old lock town, town, town. Morgen ab 5, nur auf 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. DJ Enrico Ostendorf in The Mix. Da wird es ja warm, die Temperaturen ja ein bisschen runtergegangen. Mhm. Aber es wird wieder sehr heiß am Montag bei uns in der Show. Zum einen um kurz nach 7. Gibt's dein Wahnsinns-Wiesenpaket wieder zu gewinnen? Und wir ziehen Bilanz. Zahlen, Daten, Fakten nach dem ersten Wiesenwochenende. Montag live ab 5. 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why it hurts. hurts me every time I see you. Realize how much I need. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. Loving me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I don't need no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. I feel the night is cold when we're together. Emotion overload in the heat of pleasure. Into your arms, never let me go. Tonight I really need to know. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? Tell it to my heart. I can feel my body rock every time you call my name. Passion's so complete, it's never ending. As long as I receive the message you're sending, body to body, soul to soul, always feel you near. So say the words I long to hear. To my heart, tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? Tell it to my heart, I can feel my body rock every time you call my name. In the Mix. Die neue Doppel-CD Volume 12. Nicht im Handel, nur bei uns. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio. We'll be right back. 95 Charivari. Der Party Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Und du stehst, du musst abwägen und überlegen, was du willst und wofür du gehst. Die bösen Geister und all die Quäler, immer wieder kommen sie zurück. Es wird nicht leichter, nein, es wird schwerer. Du musst ihn meistern, den nächsten Schritt. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, war gar nicht immer diese Stimme, die dir hilft und so immer. Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer da. Komm, hör auf ihren Rat. Sie macht dich stark, sie will, dass du's schaffst. Also hör, was sie dir sagt. Hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme. Straight to those, there's nothing to do with both. Let your body go with the flow. Der Party-Hitmix mit Enrico Ostendorf. Auf 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Have to wonder why. 95.5 Charivari, der Party-Hitmix. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for. So right.